Populismus. Woran kann man populistische Parteien erkennen? Dem Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller zufolge werden linke und rechte Politiker zu Populisten, wenn sie behaupten, das wahre, echte oder einzige Volk zu repräsentieren. Diese Aussage, so Müller, enthalte drei Teilaspekte. Erstens die Idee einer korrupten Elite, die nicht zum wahren Volk gehört. Zweitens die Idee eines homogenen Volkswillens, den nur der Populist vertreten kann. Und drittens Antipluralismus, also die Idee einer homogenen Wählerschaft. Müllers Analyse ist inzwischen weit verbreitet, hat aber einen Haken. Denn auch sie beschreibt lediglich ein rhetorisches Manöver und liefert kein tieferes Verständnis für das Phänomen des Populismus, weil sie nichts über die Motivation der Populisten sagt. So trifft es zwar auf den ersten Blick zu, dass Populisten wie Trump über das echte Amerika oder Orbán über das wahre Ungarn gesprochen haben oder dass Gauland nach der Bundestagswahl 2017 sagte, wir holen uns unser Land zurück. Auch die Anti-Establishment-Rhetorik, mit der Parteien wie die AfD andere Politiker als Volksverräter abstempeln, ist unter Populisten verbreitet. Bei genauerer Betrachtung jedoch sind die Teilelemente der Analyse fraglich. Erstens glauben weder die Populisten an ihre eigene Rhetorik noch ihre Wähler. Trump hat von Real Americans geredet, aber nur die Hälfte des Volkes angesprochen, nämlich die Wähler der Republikaner, nicht die der Demokraten. Die AfD positioniert sich gegen alle anderen Parteien, die über 80% der Wähler repräsentieren. Mit seiner These, Populisten behaupten von sich nichts weniger als die 100% zu repräsentieren, verfehlt Jan-Werner Müller also schlicht die Tatsachen. Wenn AfD-Politiker vom wahren Volk sprechen, meinen sie sicher nicht ein homogenes Volk. Im Gegenteil, laut populistischer Logik stehen die Gegner, also die links-grün versifften Deutschen und die Ausländer, der Homogenität ja gerade im Wege. Unter den Rechtsradikalen ist Homogenität nicht der Ausgangspunkt populistischer Politik, sondern ihr Ziel. Die Rede vom wahren Volk ist nichts weiter als die Beschönigung der bekannten Stammeslogik, wir gegen die anderen. Statt wir vertreten das wahre Volk, könnten die Populisten auch einfach sagen, unser Stamm ist besser. Mehr noch, käme es auf die Formulierung an, würde ein Politiker aufhören, Populist zu sein, sobald er auf die Aussage, wir vertreten das wahre Volk, verzichtet.